Zu Tode gefoltert. Zu Tode gefoltert. Ja, es ist furchtbar. Es ist, meine Schwester ist wirklich, es war ein grauenvoller Tod. Es war ein schleichender und schmerzhafter Tod. Also ich habe sowas noch nicht erlebt. Und dann hier das Altenheim in Werder. Die haben dann meine Schwester morgens und nachmittags noch, also zweimal am Tag auch noch so steif wie so weit in den Rollstuhl reingesetzt, weil sie meinten, nee, bei uns bleibt kein Mensch im Bett, das ist egal. Ich sagte, ist das sowas von ihr schwächt, das kann doch nicht sein. Das macht nichts, bei uns bleibt keiner im Bett. Tja, am 30.01. Nee, Quatsch, am 20.01. kam der her und am 2.02. war sie gestorben. Ich habe so gehofft, ich krieg sie noch wieder hin, aber... Nee, das war einfach furchtbar. Zu Tode gefoltert? Zu Tode gefoltert. Zu Tode gefoltert. Ja, Benderich, guten Tag. Herr Pohlmann aus Bielefeld ist dran. Ja. Wie hat denn heute telefoniert? Ja, ganz genau. Es ging um Ihre Schwester. Die bitte? Mit, um Ihre Schwester. Meiner Schwester, ja, Herr Pohlmann. So. Ja, was wollen Sie denn jetzt gerne von mir wissen? Was kann ich Ihnen dann erzählen? Mhm. Ja, fangen wir einfach mal damit an. Wie es denn überhaupt dazu kam, dass die Schwester in die Psychiatrie geriet? Anfangs war es eine Betreuung, war es so? Also zuerst... Das ging los Mitte April irgendwann, da hatte meine Schwester was gesehen, dass mein Schwager wo angeblich ein Geheimkonto haben soll. Hat sie da einen Zettel gefunden. Mhm. Daraufhin hat sie ihn darauf angesprochen und wollte wissen, was damit ist und so weiter und so fort, weil sie früher sehr gut Einnahmen hatten und so weiter und so fort. Und da hat ihr das bestritten und ja, aber eben sie hatte es gesehen, sie hatte sich das auch aufgeschrieben und daraus hatte sich dann ein richtiger Streit entwickelt. Und er ging dann über Monate lang und jetzt weiß ich nicht, wann, irgendwann jedenfalls im Dezember, also mein Schwager ist wohl dann in dieser, der hat sich eine Anwältin dann genommen, weil er nicht weiter wusste und die hätte dann zu ihm gedacht, er soll da zu den sozialen Diensten gehen, da in Berlin-Köpenick ist das wohl, oder würde ich sagen. Gesundheitsamt, kann man sagen? Genau, sowas, ja. Und da soll er da mal hingehen und soll das vortragen. Und das hat er dann gemacht und daraufhin ist dann die Amtsärztin gekommen, das war dann im Dezember mittlerweile gewesen und die Amtsärztin hätte dann festgestellt, dass meine Schwester eine Schizophrenie hat. Mhm. So, und zwar die Schizophrenie, die soll sich ja wohl auch irgendwie aus dem seelischen heraus entwickeln, so viel wie ich mal gelesen hatte. Jedenfalls hat sich das tatsächlich so weit aufgebaut, dass sie dann, weiß ich nicht, die hat da, wer weiß was gesehen, da irgendwelche Figuren und so. Also das war die war dann wirklich irgendwie, das hatte ich vorher nicht gemerkt bei ihr nie. Also wir hatten allerdings immer nur miteinander telefoniert, weil wir in Thüringen viel sind. Was für Figuren soll sie denn gesehen haben? Aus irgendwelchen, aus der Wand so kamen da Figuren raus und sowas. Also sie war dann richtig, irgendwo mit den Nerven fertig gewesen. Aber die Schizophrenie, die kann man ja wohl behandeln dann auch. Naja, jedenfalls hat die Amtsärztin gedacht, sie hat eine Schizophrenie. Ich kenne keinen Menschen, der irgend solche Dinge hat. Ich kenne wohl eine Person, die glaubt an die Existenz von Schafen auf dem Mond und ähnliche komische Dinge. Aber sonst kenne ich meines Wissens keinen einzigen Menschen, auch nicht aus der Psychiatrie, der wirklich irgendwelche komischen Krankheitsbilder hätte, dieser Art, so wie Schizophrenie oder Wahn oder sowas. Das kenne ich nicht. Habe ich in meinem Leben noch nicht festgestellt. Ja, das... Nur das ist, dass man es den Leuten üblicherweise unterstellt. Ja, also... Das ja, aber nicht, dass es zutrifft. Das kenne ich nicht. Also ich habe es auch nicht selber nicht so jetzt erlebt und nicht gehört und so weiter von ihr, sondern das habe ich nachher so aus dem Gutachten gelesen. Und gibt es das noch, das Gutachten? Ja, da gibt es ein Gutachten darüber. Haben Sie das noch? Ja. Ich kann es mir ansehen, dann kann ich Ihnen sagen, ob es richtig ist oder nicht. Hm. Ich kann Ihnen das dann alles praktisch über die Nummer, was Sie mir heute angegeben haben, richtig. Kann ich Ihnen das alles rüberschicken, ja? Richtig, genau. Gut. Naja, und dann ist gleich im selben Monat ist dann gleich eine Betreuerin, eine Rechtsanwältin eingesetzt worden. Und dann meine Schwester, die hatte eigentlich, also was ich immer nur wusste, sie war eben sehr erregt darüber, sie wollte einfach nur wissen, was da mit dem Geld ist und so weiter und so fort. Und mein Schwager, der hat das immer nur bestritten, aber man hätte das ja ganz einfach klären können. Man hätte jetzt, wenn er das bestreitet, man hätte es ja sicherlich dann über die Bundesbank oder weiß ich was, über die Schufa nur erfahren brauchen jetzt, ob da irgendwelche Gelder noch sind oder nicht sind. Aber da hatte sich, dagegen hatte sich auch mein Schwager gesträubt und naja, okay, ich fand es ein bisschen eigenartig, aber naja, was soll ich machen? So, und dann kam sie am, Betreuerin hatte dann versucht, meine Schwester am 9. Januar in die Psychiatrie reinzubringen, obwohl da überhaupt kein Gerichtsbeschluss und auch gar nichts war. Und dieser Versuch dauerte 4 Stunden lang an. Und was ich nun jetzt aber ganz merkwürdig finde, dass in dieser Zeit von mir 2 Festnetzanschlüsse nicht mehr funktionierten und auch nicht mein Handy, gar nichts mehr. Ich hatte plötzlich keine Verbindungsmöglichkeit mehr. Da habe ich gedacht, was ist denn hier los? Also daher wusste ich davon nicht vorher, sondern habe das erst hinterher erfahren. So, meine Schwester ist aber eitern geblieben, die ist nicht mitgefahren. Die blieb im Haus und die Betreuerin, die hat nun mit allen Mitteln immer versucht, dass sie nur damit. Sie hat Polizeiwagen hat sie bestellt, die haben sich aber auch geweigert. Die haben gedacht, nee, also ohne richterlichen Beschluss kommen sie nicht. Und dann stand ein Krankenwagen draußen vor der Tür bei meiner Schwester in Berlin-Friedrichshagen 4 Stunden lang. Obwohl man den ja woanders auch einsetzen konnte, ne, in der Zeit. Naja, so, dann hat sie das verlegt, dann, das war am Wochenende gewesen, kam sie am 12.01. kam die dann rein, da hatte sie inzwischen den richterlichen Beschluss gehabt, da ist sie dann eingewiesen worden, ich bin dann auch hingefahren, ich habe noch gut zugeredet, dass sie mitfahren soll, ich war jetzt aber auch der Meinung, gut, wenn sie nun jetzt hier, dass er dann beruhigt wird und so weiter. Ich wusste nicht, dass er deswegen 9 Wochen gleich drin bleibt. Dachten Sie damals, dass Psychiatrie etwas Gesundheitliches wäre? Bitte? Dachten Sie damals, dass die Psychiatrie irgendetwas Gesundheitliches wäre? Ich hatte gedacht, wenn sie jetzt so erregt ist, dass sie da irgendwie eingestellt wird und kommt dann nach, weiß ich nicht, nach 2 Wochen wieder raus, habe ich gedacht. Und kommt dann so in eine betreute Wohnanlage. Denn ich muss jetzt dazu sagen, dieses Haus, was jetzt mein Schwager und meine Schwester bewohnt, das war bis oben hin, ich weiß nicht, ob Sie kennen Messi, ja sicherlich, also das war vollgeräumt. Wir hatten dann zu tun und dann habe dann das mit meinem Sohn zusammen da alles so ausgeräumt und wieder wohnlich hergestellt. Was waren das denn für Sachen, die da rumlagen? Die haben jede Menge Sachen gekauft, die haben Kleidung gekauft, massenweise Kleidung gekauft, dass ich immer überlegt habe, also ich habe dann mitunter gedacht, wollten die hier ein Lager aufmachen, wollten die ein Bazar aufmachen, was ist das? Aber eben, da waren sie alle beide dran beteiligt. Meine Schwester hat wo bestellt, mein Schwager hat die Bestellung weggebracht, der hat die überwiesen und so weiter und so fort. Also waren sie beide beteiligt. So, naja, Menschen, die einfach zu viel Geld dann irgendwie hatten. So, naja, aber das war dann bis 2007 haben sie das gemacht. 2008 war da nichts mehr. So, und naja, jedenfalls wollte dann die Richterin. Dann waren 2 mündliche Verhandlungen dort in der Psychiatrie, Hedwigshöhe, da in Bonzow war das. Und natürlich war meine Schwester, die war schon noch immer noch wütend gewesen, weil sie nicht, weil mein Schwager da nicht mit der Wahrheit herausrückte. So, und dann hat die Richterin immer wieder gesagt, na gut, dann bleiben sie eben noch länger drin, wenn sie immer noch meinen, dass sie ihr Mann hier noch irgendwelche Gelder hat, dann bleiben sie eben noch weitere 4 und 5 Wochen noch drin. Naja, und dann habe ich mich dagegen gestellt und dann kam sie nachher am 19.03. kam sie dann raus dort aus der Psychiatrie. Das hat der AOK knappe 20.000 Euro gekostet, der Aufenthalt dort. Hat mein Schwager nachher gesehen, die Rechnung. Ja, dann kam sie raus und dann hatte sie jede Menge Nebenwirkungen gehabt. Damals hat sie bekommen Fluoxetin. Das konnte ich dann erreichen im Juni 2009, dass das abgesetzt wird von der Psychiaterin, der Frau Rieker. Und, von der sonst, und sonst wäre das nicht abgesetzt worden? Sonst wäre das nicht abgesetzt worden. Die haben sich gesträubt, ihr weiß sie sehr. Vor allen Dingen sind diese Fluoxetin, die sind, da waren immer 100 Stück drin, das heißt ja immer für über 3 Monate. Und die haben sie zeitweilig dann so alle 5 Tage bestellt. Und dann mal wieder 4 Wochen wieder ausgesetzt wieder dann, und dann wieder hintereinander bestellt. Das alles also, nur, weil sie sich vorgestellt hat, dass eine andere Person mehr Geld besitzt, als sie es selbst zugibt. Ja. Und dafür musste sie ins Krankenhaus und dafür musste sie Chemikalien einnehmen. Damit genau. Damit sie diese eine Vorstellung los wird. Ja. Hätten Sie das auch befürwortet? Auf keinen Fall. Mhm. Auf keinen Fall. Ich habe mit meinem Schwager diskutiert, habe gedacht, geh zur Schufa, lass das hier prüfen. und dann ist gut und zeige das schwarz auf weiß. Und wenn es wirklich nicht so ist, dann, aber darüber, da hat er sich geweigert und die Psychiaterin und Betreuerin, die haben gesagt, Herr Adam, das brauchen Sie nicht, das brauchen Sie gar nicht machen. Lassen Sie doch mal Ihre Frau, was die will und lassen Sie mal. Man hätte das ganz einfach und gerade auch, wenn jetzt einer eine Schizophrenie hat oder was, dann soll man ja eigentlich, soll man das Ganze ja in Ruhe angehen. Naja, nun war sie da drin, eben seit einem Sagt eben, Fluoxetol bekam sie? Bitte? Fluoxetol. Fluoxetol hat Fluoxetol sie bekommen, heißt ja. Es. Und, was noch? Fluoxetol, Citalopram. Da hat sie gleich 40 Milligramm bekommen, obwohl über 65-Jährige auf keinen Fall mehr wie 30 kriegen sollen. Wie heißt das genau? Citalopram. Mit C. Citalopram? Ja. Und sonst? Hatte sie dann bekommen zu dem Zeitpunkt, das andere waren dann Diabetes-Tabletten. Mhm. Und wann kam das Zyprexa? Das Zyprexa, das kam, im Juni 2009 wurde das abgesetzt. Und dann war ich, dann war ich 2010, dann war ich nachher, das ging denn, da schien es in der Ruhe zu sein, da bei Adams in Berlin, dann war ich ein Jahr lang bald nicht da, da hatte das aber auch mein Schwager was mit zu tun. Das Brexit, das muss dann so ab Sommer 2010 dann verabreicht worden sein. Ja. Und da hatte mich dann meine Schwester vermehrt angerufen, beziehungsweise ich war immer im regelmäßigen telefonischen Kontakt und dann hat sie zu mir gesagt, ich habe den Eindruck, dass ich langsam verblöde. Ich habe den Eindruck, dachte sie, und ich werde immer schwächer. Ich kippe um und mir schwindelig und ich weiß nicht, was das ist. Denn wenn ich nach Berlin gefahren habe, ich mit meinem Schwan, dann habe ich erstmal angeguckt, was er da nun schluckt. Das waren Schmelztabletten, sind das. Also praktisch diese Fluoxetol, da habe ich damals immer zu ihr gedacht, leg die in deine Seitentasche rein und wenn die Schwester geht, dann spuckst du die wieder aus. So habe ich ihr das damals gesagt. Und jetzt diese Zyprexa, das waren Schmelztabletten, also die sind immer gleich zergangen auf der Zunge, dadurch hatte sie da keine Chance. Und ja, dann habe ich geguckt, was er da für Tabletten einnimmt und dann habe ich im Internet nachgesehen und dann um Gottes Willen. Und die dürfen Diabetiker überhaupt nicht einnehmen, weil diese Zyprexa, da bekommt man Diabetes, wenn man das noch nicht hatte. Und wenn man Diabetes hat, dann führen die zum Tod. Es gab aber vom selben Hersteller wieder ein Mittel gegen Diabetes. Ja. Wussten Sie das? Ja, das habe ich im Internet gelesen. Vom selben Hersteller gibt es ein Mittel für Diabetes. Und der Hersteller Eli Lilly and Company musste dann ein Rekordstrafgeld bezahlen in Höhe von Milliarden. Ja, habe ich auch gelesen. Dann habe ich mit meinem Schwager darüber diskutiert, Herr, und da habe ich gedacht, hör ich doch mal zu, du siehst doch, wie Christa das immer schlechter geht und allen. Hier, das sind doch die Zyprexa, nichts weiter. Ach, Hauptsache, ich habe meine Ruhe, hat er gedacht, 2010. Und das fand ich unwahrscheinlich. Und mir waren die Hände gebunden. Ich konnte ja nicht mal was machen. Ich hatte diese Frau Hiedel, die Betreuerin. Mein Schwager, der stand leider nicht, um seine Ruhe zu haben, hat er dann gedacht, gut, er hat das bereut. Das, was er nun so hingenommen hat, einfach. Er hat aber immer gedacht, ja, wenn das Ärzte sind, die verschreiben das, dann wird das alles seine Richtigkeit haben. Mhm. Und naja. Hatten Sie das damals so geglaubt? Ach, auf keinen Fall. Wenn Ärzte sowas verschreiben, Ärzte, die kennen sie doch auf aus. Auf keinen Fall. Die wissen das doch. Auf keinen Fall, ich doch nicht. Ich habe da auf keinen Fall dran geglaubt. Und Sie hätten es auch nicht genommen? Bitte? Sie hätten auch nicht dergleichen geschluckt? Ich hätte die gleich. Sie hätten auch dergleichen nicht geschluckt? Nein, Herr Pohlmann, auf keinen Fall. Ich bin ja sowieso nicht dafür, aber... Mhm. Abgesehen, wenn mir ein Arzt was verschreibt, da gucke ich genau hin, was es ist. Ja. Jeder Arzt ist eigentlich verpflichtet, Medikamente zu verschreiben, die wenigsten Nebenwirkungen für denjenigen Patienten haben. Ja, nein, und das war dann 2010. Dann habe ich im Frühjahr 2011 habe ich dann an die Frau Rieker geschrieben, an die Ärztin, die diese Zyprexa verschrieben hatte. Und da hat sie mir dann kurz und knapp nur mitgeteilt, dass sie das Medikament alles, dass sie die Medikamente alles mit der Betreuerin von Frau Adam Finke vereinbart. Mhm. Das war die Frau Rieker von der Hedwigshöhe. Doppelmord. Ja. und meiner Schwester ging es zusehends schlechter. So. Ja. Dann hat mir mein Schwager, dann habe ich immer die Schwesternberichte gelesen, wenn ich hingefahren bin, da stand es immer drin. Frau Adam Finke ist wieder umgefallen. Frau Adam Finke ist den ganzen Tag schläfrig. Und ich habe dann alles diese Symptome, alles was da drin steht in diesem Beipackzettel von Zyprexa, hat meine Schwester gehabt. Also das war furchtbar. Naja, und dann ist am 25. August ist mein Schwager plötzlich 2011, ist ja mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus gekommen, nach 6 Wochen im Koma. Und ich bin von der Polizei benachrichtigt worden an dem Tag, bin sofort hingefahren, wusste ja nicht, dass es so schwerwiegend ist. Und habe gedacht, ich bleibe jetzt hier bei meiner Schwester, bis ihr wieder rauskommt. Und dann nach ein paar Tagen hat dann die Frau Hiedel dann angerufen, die Betreuerin, Frau Wendrich, jetzt geht es aber nicht mehr länger, zum Montag muss Frau Adam Finke in die Kurzzeitpflege, ich kann die Kurzzeitpflege nicht das Bett noch länger frei halten. Was glauben Sie, wie knapp die Betten hier sind? Und es war alles erlogen und erstunken, die Betten waren immer noch frei nach 6 Wochen, als sie da wieder rauskam. Und jedenfalls, und von dem Moment an, wo meine Schwester dort in die Kurzzeitpflege kam, hat sie 2 Tage, was ich Ihnen jetzt vorneweg, was ich jetzt vergessen habe, am 1.6.2011 ist das Medikament Zyprexa auf den Tag abgesetzt worden durch die Frau Rehfeld. Die Frau Rieker, die hatten sie wohl abgesetzt, die Ärztin dort. Und dann ist eine Frau Rehfeld für meine Schwester tätig geworden. So, und diese Frau Rehfeld, diese Ärztin vom Alexandria Krankenhaus Hedwigshöhe, die hat am 1.6.2011 einen Fax rübergeschickt zur Fidelitas, zu dieser Hauskrankenpflege, hat mitgeteilt, Zyprexa sofort ganz absetzen. Bitte Info, wenn Verschlechterung. So, Stationsärztin Rehfeld. Das war am 1.6.2011. Und meiner Schwester ging es so nach 6 Wochen ungefähr so langsam wieder ein bisschen besser, ne? So, und dann kam sie eben am 29.8. musste ich sie dort in die Kurzzeitpflege bringen und ab 1. September hat sie dann wieder Zyprexa bekommen. Also. Ja, warum schon wieder? Warum schon wieder erneut Zyprexa? Die Frau beantwortet sie mir nicht. Ich habe sie gefragt, warum hat meine Schwester wieder neu wieder Zyprexa bekommen? Guckt sie mich nur an. Sie haben die Adresse von dieser Ärztin? Von der Ärztin? Die kann man rausfinden, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob diese Ärztin die wieder verordnet hat oder ob die Frau Hiedel sich die irgendwo anders hat verordnen lassen. Mhm. Trotzdem möchte ich die Person mal anrufen. Die Frau Rehfeld, die Stationsärztin? Alle Beteiligten am besten. Ja, ich schreibe sie alle auf. Mhm. Gut. So, sie bekam wieder Zyprexa und dann? Und zwar hat mir dann die Frau Hiedel das gesagt, ab 1.9. hat sie die Zyprexa wieder bekommen. So, und mein Schwager, das war ja ausgemacht, sobald mein Schwager wieder aus dem Krankenhaus kommt, dass wir dann meine Schwester, dass sie dann natürlich auch wieder rauskommt und wieder im Haus mitlebt. Und mit der Zeit wurde uns dann aber klar, dass wir erstmal die alle beide hier mit nach Werder nehmen, zu uns hier. Weil sie dann beide ja erstmal von uns besser versorgt werden können und so weiter und so fort. Dann habe ich einen Rechtsanwalt eingeschaltet, den Herrn Seehaus hier aus Blindow. Und dass der die Betreuung, dass das aufgehoben wird. Und die Richterin vom Amtsgericht Köpenick, die hat sich dagegen gestellt. Die sieht da keine Möglichkeit und so weiter und so fort. Und die Betreuerin, die macht alles richtig und so weiter und so fort. Und eine Eilbedürftigkeit ist da auch nicht zu erkennen. Und meiner Schwester ging es immer schlechter. So, und am 17.11. ist mein Schwager aus dem Krankenhaus gekommen und am 20.11. hat er meine Schwester, da habe ich das Telefon, habe ich das verbunden, tagsüber habe ich meine Schwester nie bekommen, sie war inzwischen dann in eine WG reingekommen, tagsüber konnte ich sie nie erreichen, da wurde mir immer gedacht, Frau Adam Finke schläft. Den ganzen Tag hat die geschlafen. Und da habe ich mich nur gewundert, aber habe mir gedacht, nee, die Zyprexa hat sie ja nicht wieder. Da wusste ich das noch nicht, dass sie die Zyprexa schon wieder hat. Und habe gedacht, wie kommt das, dass meine Schwester mal schläft den ganzen Tag? Das war vorher gewesen mit der Zyprexa, aber die bekommt sie ja nicht mehr. So, und da hat mir kein Mensch gedacht, dass sie die doch wieder bekommt. dann habe ich sie abends erreichen können, das war am 20. November. Und da wusste man mit dem Tag, wenn mein Schwager sie anruft und er ist wieder zu Hause, dass sie dann nach Hause kommt. Und das wollten die nicht. Die wollten ja meine Schwester drin behalten, dort in ihrer Wohn-WG, um da das Geld zu kriegen. Ne? So, und am 21.11. hat sie dann plötzlich diesen Unfall dort mit dem Oberschenkel-Halsbruch, worüber es mehrere Aussagen gibt. Also der Pfleger, der musste zweimal ein Sturzprotokoll schreiben. Das ist schon unüblich eigentlich. Warum ist da nicht das erste Protokoll nicht? Der Pfleger hatte mir dann gedacht, ja, er sollte eigentlich schreiben, dass sie auf dem Bett gefallen ist. Aber die ist ja nicht auf dem Bett gefallen. Doch, da konnte ich ja nicht. Aber er denkt, die ist über die Schwelle gefallen. Aber das ging auch nicht, denn sie lag mitten im Zimmer. Mhm. Also das war alles, Tatsachen jetzt darüber weiß ich nicht. Das ist, also so richtig ist nichts mehr rausgekommen. Naja, jedenfalls lag sie dann vom 21.11. bis zum 1.12. lag sie dann auch in diesem, wie heißt das nun, Ivantes Krankenhaus und wurde dort operiert und dann hatte mir die Frau Dr. Pape gesagt. Heißt das vielleicht Vivantes? Ivantes. Nein, mit V am Anfang, oder? Vivantes. Ja, Vivantes heißt es ja. Mhm. Vivantes, genau. In dem Vivantes Krankenhaus. Da war sie dann drin und dort wurde der Oberschenkel-Halsbruch operiert. Das war die Frau Dr. Pape und sie hatte zu mir gedacht, dass sie dann anschließend in die Reha kommen soll, nicht, zur Erholung und so weiter und so fort. Und das hatte nachher die Frau Hiedel, die Betreuerin, unterbunden. Die hat gedacht, die Frau Adam Finke, die hat Weglauftendenz. Ich sah so einen Blödsinn. Eine Frau mit einem frisch operierten Bein, die läuft bestimmt weg. Vor allen Dingen ist sie ja nicht da weggelaufen, sondern die ist einmal von der Kurzzeitpflege ist ausgerückt, weil sie nach Hause wollte. Und das ist wohl dann noch ein bisschen ganz was anderes. Mhm. So, jedenfalls kam sie dann nicht in die Reha, sondern sie kam am 1.12. kam sie dann zurück in diese WG am Treptower Park 54. Und am 4.12. sind wir dann mit großen Schwierigkeiten, mein Sohn und ich, dort in diese Senioren-WG reingekommen, indem wir ganz woanders geklingelt haben, damit überhaupt die Tür aufgemacht wird unten. In dem Vivantes-Krankenhaus? Im Vivantes-Krankenhaus war sie vom 21.11. bis zum 1.12. Mhm. Und dann kam sie in die Senioren-WG wieder zurück. Mhm. Und da waren wir dann am 4.12. gewesen, haben sie besucht. Und da habe ich gesehen, wie ein Pflegehelfer meine Schwester aus dem Bett rauszerrt, wie sie aufstehen musste und jetzt sollte sie den verlängeren Weg gehen zur Toilette. Mit so einem kleinen Rolli hat sie da gehabt. Und sie konnte vor Schmerzen überhaupt nicht. Und dann habe ich nur gesehen, dass das Bein wieder so ganz weit ab war. Und da habe ich gesagt, um Gottes Willen, das kann man noch nicht machen. Und habe sie dann so vorsichtig in den Rollstuhl reingesetzt. Aber das war dann nach einer Weile, wo ich dann wieder weg war. Da wird man sich wieder zum Laufen wieder angeheizt haben. Jedenfalls am gleichen Abend, abends am 4.12., abends spät, haben sie den Notarzt geholt, angerufen. Da hatte eine Pflegerin versucht, ihr das Pflaster zu wechseln, wo sie eigentlich ja gar nicht ran darf. Und dabei sei der Blut rausgespritzt und dann haben sie einen Notarzt angerufen und dann haben sie meine Schwester wieder in das Vivantes Krankenhaus gebracht. Da ist sie dann am 4. abends reingekommen, dann hat man sie wieder operiert, also Quatsch, dann wieder zugenäht, dort die Wunde, was offen war, wieder neu versorgt und dann lag sie auf der Intensivstation bis nächsten Tag Mittag und dann hat man sie wieder am 5. hat man sie wieder hingebracht, dort in die Senioren-WG. Und da war sie dann nochmal 5 Tage und dann kam sie das dritte Mal mit dem Notarztwagen von der WG wieder in das Vivantes. Da hatte sie dann eine doppelseitige Lungenentzündung gehabt und eine Harnwegsentzündung. So ist sie da eingeliefert worden. Und die Frau Hiedel, die hat mir immer gesagt, ja, die hat einen Krankenhauskeim gehabt und das Krankenhaus will das nicht zugeben. So, ich kann nur das sagen, was jetzt im Gutachten steht, das habe ich ja dann mir besorgt von dem Krankenhaus. Frau Hiedel wollte mir das nicht geben, die hat gesagt, das kommt nicht in Frage, das kriegen Sie nicht hier, die Entlassung, die Epikrise. Aber ich habe sie mir dann besorgt, ich habe sie bekommen. Ja, und da hat sie in dem Krankenhaus weiterhin diese Zyprexa bekommen, obwohl die Ärzte, wir haben das nur gesehen, dass sich der Gesundheitszustand von meiner Schwester ganz und gar verschlechtert hatte. telefonisch wollte man mir keine Auskunft geben. Bei meinem Schwager, da habe ich immer die Auskunft bekommen. Der war aber auf einem anderen Krankenhaus. Und bei meiner Schwester haben die gesagt, nein, sie geben mir keine Auskunft. Und dann waren sie immer sehr hektisch, das ist mir immer aufgefallen. Sie waren nervös, wenn ich da immer anrief. Und dann habe ich gesagt, ich möchte den Arzt sprechen, wir kommen hin, aber sie möchten mir bitte sagen, wann das möglich wäre. Und dann habe ich, bevor ich an dem Freitag früh hingefahren bin, habe ich nochmal vorher angerufen. Ich sage, ist der Arzt nachher auch da, denn wir möchten ihn sprechen mit meiner Schwester, sieht ja wirklich schlecht aus. Dann war ich hingefahren und dann war der Arzt nicht zu sprechen. Und ich habe dann nur gedacht, das ist ja grausam, das ist ja wie eine Folterkammer hier. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Wir finden meine Schwester vor, Lungenentzündung, die sitzt auf dem Stuhl mit einem offenen Rücken. Also besser geht's ja gar nicht. Dann hat man ihr ein Mittagbrot dahingestellt. Meine Schwester sah so schlecht aus, den habe ich ja überhaupt nicht fotografiert. Da habe ich gedacht, nee, so kann ich sie nicht fotografieren. Eine Scheibe Fleisch, Kartoffeln, keine Zähne im Mund und sie konnte schon kaum noch sprechen. Ich sage, was ist denn hier? Was ist denn hier mit meiner Schwester passiert? Das ist ja furchtbar. Sie kann ja kaum sprechen. Sie guckt nur noch einen an und gar nichts mehr. Naja, und so wurde es dann immer schlimmer. Und dann hatte ich den Eindruck, ich habe gedacht, sie kriegt doch gar nicht mehr den Mund auf. Was ist denn? Ich kannte das ja noch nicht. Ich wusste ja nicht, was los ist. Und dann habe ich reingeguckt mit diesen Beschweren, was da eben die ganzen Nebenwirkungen sind, und da stand es dann alles drin. Und dann ist sie nachher am 30.01. hat dann mein Anwalt es geschafft, dass sie am 30. Januar hier nach Werder zumindest kam, hier in ein Altenheim. Und da konnte ich sie dann ein bisschen, da konnte ich dann dichter ran und konnte ich sehen, und dann habe ich gesehen, dass der ganze Mund, dass das alles in ihr geschwollen war, bis am Mund ran, also bis an die Lippe ran, das war alles dick geschwollen. Und von außen auch noch hier schwollen ein. Und das steht alles bei den Zyprexa drin als Nebenwirkung. Also sie konnte gar nichts mehr essen, sie konnte nichts mehr trinken. Sie war jetzt ab von, sie hat ja jetzt keine Sonde und kein nichts mehr gehabt. Und dann hat sie noch 14 Tage lang hinvegetiert. Sie war steif vor allen Dingen, der ganze Körper war steif. Ich habe sowas so nicht. Und diese Muskelsteifheit und dieses Gesicht und das alles, wie es drin steht in dieser Nebenwirkung, das hat meine Schwester gehabt. Und die Betreuerin, die wusste das alles. Und was haben Sie denn bloß immer gegen Zyprexa, hat sie mich gefragt. Ja, es ist furchtbar. Es ist, meine Schwester ist wirklich, es war ein grauenvoller Tod. Es war ein schleichender und schmerzhafter Tod. Also ich habe sowas noch nicht erlebt. Und dann hier das Altenheim in Werder. Die haben dann meine Schwester morgens und nachmittags noch, also zweimal am Tag auch noch so steif wie so weit in den Rollstuhl reingesetzt. Weil da meinten, nee, bei uns bleibt kein Mensch im Bett, das ist egal. Ich sagte, die ist doch sowas von geschwächt, das kann doch nicht sein. Das macht nichts, bei uns bleibt keiner im Bett. Tja, am 20.01. kam der her und am 2.02. war der gestorben. Ich habe so gehofft, ich krieg sie noch wieder hin, aber nee, das war einfach furchtbar. Zu Tode gefoltert? Zu Tode gefoltert. Wurde gefoltert. Und das geht mir. Wissen Sie, ich konnte bis jetzt keine Träne. Ich habe so eine innerliche. Ich weiß gar nicht, ob Sie es verstehen, aber ich finde es so furchtbar, was hier mit Menschen passiert. Und ich sage mir immer, das ist kein Einzelfall. Das ist grausam. Das ist einfach nur grausam. Also. Ja, Hunderttausenden geht es so. Hunderttausenden, denn es gibt ja noch viele andere Länder, und in Amerika, da gibt es eine Statistik oder eine Zahl, da heißt es, dass die Menge der psychiatrischen Toten größer ist als die Summe des Ersten, Zweiten Weltkriegs und noch anderen Kriegen zusammen. Also das ist so eine Menschenverrottung, oder wie sagt er? Ja, sicher. Ausrottung, eine Menschenausrottung ist das. Es ist ein Holocaust. Ist nur grausam. Und ich habe beinahe den Verdacht, weil die Frau Hiedel, als beide im Krankenhaus waren, und sie sagte zu mir im September, solange wie die beiden hier noch im, oder solange wie hier noch einer noch zu Hause war, konnte sie das Haus nicht verkaufen, aber jetzt. Und da habe ich doch drüber weggehört. Als ob ich es nicht gehört habe. Ich dachte, lieber schweige ich, als wenn ich was Falsches sage. Wer hat, nochmal langsam, wer hat was zu Ihnen gesagt mit dem Hausverkauf? als die, als mein Schwager im Koma lag und meine Schwester war jetzt in einer Betreuung dort im noch Kurzzeitpflege. Da hat die Frau Hiedel, das ist die Betreuerin von meiner Schwester, da kam sie da ins Haus zu einer Besprechung mit uns und hat sie zu mir gesagt, solange wie einer hier noch im Haus war, da konnte ich das Haus nicht verkaufen, aber jetzt. Das ist ein Wohngrundstück in Friedrichshagen in der Ahornallee. Welcher Wert? Also der Wert, das Grundstück alleine hat wohl einen Wert von 280 Euro pro Quadratmeter, sind 1000 Quadratmeter. Und so große Grundstücke sind da ganz selten. Und das Haus, weiß ich nicht, das ist, würde ich sagen, das ist ein unsaniertes Haus. War das Ganze ein Wert von etwa 1 Million? Nein, nein, nein. Noch nicht? Wenn das Haus in Ordnung wäre, dann hätte es so den Wert ungefähr von einer. Wenn das Haus in Ordnung wäre, hätte ich so, würde ich denken, so um die 800.000. Aber ist es nicht. 500.000 zusammen? Nee, also ich. Was habe ich denn so ausgerechnet? So ungefähr über einen Daumen, so 350.000 würde ich denken. Mhm. Und die Frau Hiedel hatte mir im Januar, ja, als sie im Januar jetzt nochmal da war, da war ja mein Schwager nun schon zu Hause, der war bei uns hier, da hat sie mir schon am Telefon dauernd gesagt, dass sie, das wäre jetzt kein Problem von uns aus, da fährt sie dann weiter zum Amtsgericht, das sind jetzt Erben, da ist gerade einer gestorben von den Betreuten. Und die Erben, die hätten ausgeschlagen und obwohl das ein ganz schöner Familienbesitz war und Grundstücke und das allen, aber die Kosten, die da zusammengekommen sind, die waren so hoch gewesen, dass die Erbengemeinschaft das eben ausgeschlagen haben. Das ist alles kein Problem, aber die Frau hat mir das so oft erzählt, wissen Sie? Unüblich oft, das macht kein Mensch, dass man immer wieder darüber spricht, dass gerade ein Betreuter, dass die Erben jetzt das alles so ausgeschlagen haben. Und als sie dann dort war, also bei uns da im Haus, in der Ahornallee, da hat sie es mir noch zweimal erzählt. Und ich hatte den Eindruck, dass sie mich darauf vorbereiten wollte, wenn meine Schwester stirbt oder was, dass sie dann auch das Haus hier verkauft, so ungefähr kam mir das vor, dass sie das in ihrem Besitz hat. Auf wie viele Jahre hat sie das Ganze hinweggezogen? Also praktisch vom 19. Dezember 2008 bis jetzt, bis zum 2.2. 4 Jahre? Drei. 2009, 2010, 11, 3 Jahre und 2 Monate. 3 Jahre langsames Sterben? Ja. Mit Unterbrechung in der Zeit, wo ich fast jeden Tag da war, zeitweilig manchmal wochenlang. Da war es dann besser. Meine Schwester hatte sich sehr, sehr gut erholt. Und von da an, wo ich dann ein Jahr nicht mehr da war, da haben sie den Spießrutenlauf gemacht mit meiner Schwester. Also man kann sagen, 2 Jahre und der schleichende Tod. Schleichend war er ja nicht. Sie hat ja Schmerzen gehabt. Und also ein Mensch, der war so weit von mobil wieder. Ich hatte es so schön gehabt. Das war alles... Boah, graudamm. Tja, sie hat den Wert geschaffen. Also das Haus selbst hat mein Schwager leider, aber das kann ich auch nur meinem Schwager alleine zuschreiben. Meine Schwester hat mir gedacht, ja, der lässt nichts machen. Und das Haus, das hat mir 1994 war da ein Wohnungsbrand drin und mein Schwager, der hat da nichts machen lassen. Also die haben nur das Notwendigste machen lassen und meine Schwester hat sich mal drüber beklagt. Mein Schwager, weiß ich nicht, ein Traumtänzer irgendwie. Haben Sie sich die Internetseite kriminalstadt.de angesehen? Nee, habe ich nicht, weil ich hatte jetzt, wir haben eine Vermietung nebenbei. Aber ich habe gerade angefangen, bevor sie dann angerufen hatten. Mhm. Da bin ich aber noch nicht so weit gekommen. Haben Sie Lautsprecher am Computer? Nee, das hat mein Sohn halt jetzt noch nicht gefasst, aber ich mache das alles. Morgen ist er hier, morgen Vormittag, und da werde ich mir... Mich interessiert auch ganz besonders diese sogenannte Gutachten. Ja, weswegen man die Schwester nämlich über die 3 Jahre lang so hin gefoltert hat bis in den Tod. Das alles basiert ja auf einem Gutachten. Und dann kam Zyprexa und dann irgendwann kam ein grausamer Tod. Und das alles möchte ich mal gerne in einer Reihenfolge sehen. Ja, mache ich und, also. Und warum sich ein Mensch einbildet, dass für diese angebliche Schizophrenie ein Mensch da so entsetzlich hingerichtet wird. Ein Pharma-Referent sagte zu mir, das ist eine chemische Hinrichtung. Der war 30 Jahre Pharma-Referent und hat gesagt, so und so ist das gewesen und dann mussten wir den Arzt belügen. Sein eigener Sohn hat sich übrigens selbst umgebracht. Wie bitte, ihr? Der Sohn dieses Pharma-Referenten. Ach nee. Hat der auch davon genommen? Denn bei der Zyprexa habe ich hier gelesen, nein, also... Nein, es war ein Terror in der Nachbarschaft. Kann eine Nachbarschaft so grausam werden? Ein Polizist wohnte gegenüber. Oh ja. Davon habe ich heute schon hier noch gehört, wenn Polizist. Und ein Schläger, ein Prügler. Ach du Scheiße. Und das ging über Jahre hinweg. Er hat Hunderttausende an... Hätte er an Gewinn haben können, ein Geschäftspartner hat ihn hinters Licht geführt und dann gab es irgendwann, als er dann wieder zurück nach Königsbrunn reiste und dort wohnte, Schläge aus der Nachbarschaft, das gab es häufiger. Also fast nicht einen Tag ohne Repressalien. Ach, um Gottes Willen. Und naja, hinterher stellte sich raus, dass diese Herrschaften sich vermutlich sogar zwischenzeitlich schon kennengelernt haben, dieser Unternehmerbetrüger und die feindliche Nachbarschaft. Also es sah so aus, als ob der Christian über irgendeine Sache schweigen sollte, denn in dem Schwindel war nämlich eine Sparkasse mit involviert und der Christian war der Einzige, der noch Beweise hatte. Ich habe auch schon Androhungen mal bekommen vor einigen Jahren. Wenn ich Mund aufmache, dann würden sie mir das Haus anstecken. Wenn sie was? Wenn ich den Mund aufmache, dann würde man mir das Haus hier anstecken. Ja, was heißt Mund aufmachen? Über welchen Fall sprechen wir? Das ging um, kennen Sie so die sogenannte Tafel für arme Menschen? Mhm, ja, auch schon was von gehört. Und da war hier, bei uns war hier eine Mieterin gewesen, die war früher Oberschullehrerin und die war früher, war die auch mal ganz nett gewesen ein und die wohnte bei uns. Und sie hatte nach der Wende, hat sie dann so, praktisch ehrenamtlich angeblich war sie, dann wurde sie die Vorsitzende von der Tafel, von der Potsdamer Tafel. Sie fuhr ein Volvo Kombi, zu dem damaligen Zeitpunkt das neueste Auto, also in dieser Art. Und damit ist sie dann zweimal in der Woche dort, dann gab es immer eine Stelle, wo die Tafel, wo immer die Lebensmittel hingeliefert wurden, die aber nicht öffentlich war, sondern eine bekannte Stelle. Und diese Leute, die Tafel wurde immer Backwaren und alles mögliche hingeliefert worden und Gemüse und Fleisch und Lachse und was nicht alles, die hatten dann Hühner und Enten und sowas dann, also hier, ja, Hühner für die Eier und so weiter. Und die Gänse, die immer für Weihnachten, immer für bestimmte Leute, immer Polizei und alles mögliche, Stadtverwaltung und alles sowas, die haben dann immer die frische Gans bekommen. Und ich habe davon Wind gekriegt natürlich, weil die Frau hier bei uns wohnte. Und dann bin ich mal mitgefahren, habe mir das mal so angeguckt, war gar nicht weit ab von uns. Und da habe ich gedacht, ich sage, das gibt's doch nicht. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich sage, das muss doch hier ein Ende haben. Ich denke, die Tafel, das ist was für arme Menschen, die sich sonst die Lebensmittel nicht so leisten können. Aber hier geht ja, das wird ja hier verteilt an alles an Beamte. Und dafür gibt's wieder andere Sachen, dafür haben sie wieder ihren Gewinn und Sondergenehmigung und hast du nicht gesehen? Und da habe ich gesagt, nee, also hier mache ich jetzt hier einen Schlussstrich. Da habe ich dann, ist dann so eine Art so ein Prügelknabe hier bei uns aufs Grundstück gekommen, der hat sich dann in den Weg gestellt. Dann bin ich täglich angegriffen worden, auf der Straße mal. Da wollte ich eine Anzeige machen bei der Polizei. Da hat die Polizei, da haben sie die Anzeige nicht angenommen, alles sowas. Eine Mieterin von uns, eine andere Mieterin, die ist täglich angegriffen worden, dass sie hier ausziehen soll. Die ist dann unbekannt verzogen, weil die dann noch ein paar Leute bei uns hier auf dem Grundstück auch noch unterbringen wollten, alles sowas. Die wollte eine Anzeige machen, weil sie täglich angegriffen wurde. Hat die Polizei das auch nicht angenommen, die Strafanzeige. Ist alles im Wasser so verlaufen denn hier. Ja, und dann war damit erstmal Ruhe. Die hatten wir dann nach 2 Jahren dann hier alle raus. Dann ist mein Mann noch täglich angegriffen worden durch diese Truppen hier bei uns auf dem Grundstück. Und immer haben wir sind angegriffen worden, Strafanzeigen haben sie von uns nicht angenommen, beziehungsweise angenommen und dann die Polizei in Werder so verdreht, sodass wir die Vorladung letztendlich bekommen hätten wegen Tätigkeiten gegenüber hier Dritten und so weiter und so fort. So ist das immer gelaufen. Grausam. Einfach nur grausam. Also man kann sich schon vorstellen, also wenn ich so an die Zeit zurückdenke. Nee, und dann hatten wir eine Beamtenfrau hier bei uns reingenommen ins Haus. Das war dann 2003, 2004. Ja, den Ehemann, den kannten wir auch. Das war auch einer von den sogenannten Aufbauhelfern. Den hatten wir damals hier noch im Haus noch, konnte ich so durch einen Zufall vermitteln. Und die Ehe ging dann auseinander. Dann ist die Frau mit ihren drei Kindern hier zu uns hier gezogen, jetzt hier. Das war ich so, 2004 war das rum. Tja, die Kinder waren inzwischen groß und die hatten dann, um Gottes Willen, ich hatte nichts gegen Ausländer, die hatten einen türkischen Freund und der hatte hier eine Gaststätte in Werder. Und kaum wohnten die hier bei uns im Haus hier am Wasser, da wollte dann der türkische Freund seinen Wohnwagen bei uns am Wasser hinstellen. Und das haben wir nicht zugelassen. Da haben wir gesagt, nein, damit wollen wir nicht anfangen. Und das würde, wenn wir hier mit einem, dann sind nachher viel mehr und so weiter und so fort, geht nicht. Und dann wurden unsere Söhne, also der eine von unseren beiden Söhnen, der hatte eine Androhung bekommen von diesem türkischen Gaststättenbesitzer hier und hat gedacht, wenn er da nicht wohnen darf, dann wird er dafür sorgen, dass wir da wegziehen. Und dann hat er ihm die Androhung gegeben, entweder geht er von alleine hier vom Grundstück oder er würde seine Truppe auf ihn setzen. Und das war dann auch gewesen, dann, irgendwann Ende Mai, Ende April war das gewesen, 2005 glaube ich, ist dann unser Sohn bewusstlos runtergeprügelt worden, nachts irgendwann unvorhergesehen überfallen worden und so weiter und so fort. Und als mein Sohn wieder zu sich kam, da hat er dann in Thüringen angerufen, weil wir ja nur in Thüringen waren, mein Mann und ich. Mein Mann hat das Telefon gehört, dann hat er von da aus die Polizei angerufen, hat den Fall geschildert, dann ist die Polizei gefahren, dann haben sie unseren Sohn aufgesammelt, die haben keinen Krankenwagen angerufen, die haben keine Strafanzeige aufgenommen sofort gegen diesen Typen, obwohl sie den Namen kannten und alles. Tja, die Polizisten von Werder sind zudem immer essen gegangen, haben Freibier gekriegt, also da haben sie nicht die Macht. Ich sag Ihnen, hier ist auch so ein jetzt hier laufen. Aber naja, der wollte eben hier das Haus rein. Der hat gesagt, sowas wie hier bekommen seine Leute, haben es nicht nötig, zur Miete zu wohnen und sowas kriegt er nicht nochmal. Haben Sie Fotos von der Beerdigung Ihrer Schwester? Ja, habe ich aufgenommen. Muss ich, Nur Fotos oder auch Film? Nee, nur Fotos. Digitale Fotos? Ja, die kann ich ins Internet über Computer. Das ist für die Berichterstattung sehr hilfreich. Hab so einen Fall wie das noch nicht gehabt. Nee? Nein, in der Art noch nicht. Es gibt ähnliche Dinge mit Psychiatrie, die auch tödlich geendet haben oder die vielleicht später mal tödlich enden. Ich bin heute auch wieder bei einer Strafanzeige gegen ein Pflegeheim, das heißt Myosotis-Stift. Und die Person, die ich dort kenne, wird dort, naja, fast schon gezwungen, sich auch vergiften zu lassen und konnte am Telefon auch nicht mehr richtig sprechen. Sie hat finanzielle Ansprüche gegen den Ehemann und der drohte, ich bringe dich in die Psychiatrie und da ist sie jetzt. Tja, aber ähnlich habe ich das von meiner Schau auch gehört. Und ich muss da wieder, da ja nun eindeutige Rechtsprechung existiert, da wieder eine Strafanzeige schreiben gegen die Pfleger. Man darf ihr diese Sachen nie geben. Es ist bereits Körperverletzung allein dann, wenn der Patient irgendeinen gesundheitlichen Nachteil dadurch hat, egal welchen. Dann beginnt bereits der Straftatbestand der Körperverletzung. Naja, drum. Und ich habe doch mit der Frau Hiede, ich habe doch fortlaufend geredet und gemacht und habe gesagt, hör nochmal zu, meiner Schwester geht es doch immer schlechter. Warum bekommt sie das Medikament? Sie wissen doch genau, dass sie das nicht verträgt. Und es ist doch nicht umsonst mit sofortiger Wirkung am 1. Juni abgesetzt worden. Obwohl ja, da war es ja dann schon so schlecht gewesen, dass man schon nicht mehr die 8 Tage Auslaufzeit, dass sie jetzt die Hälfte von dem Medikament bekommt. Nicht mal darauf hat mehr die Ärztin gewartet, weil es ihr so schlecht ging. Und dann genau 3 Monate später wird das wieder verabreicht. Es handelt sich dabei nicht um richtige Medikamente. Diese Chemikalien sind nicht dazu geschaffen, um Menschen gesund zu machen, sondern umgekehrt. Ja. Dafür gibt es sie. Dafür werden Millionen Tiere zu Tode gefoltert und dann in verdünnter Form bekommt es später der Mensch, damit er in eine Pflegestufe gelangt. Denn je größer die Pflegestufe, desto mehr verdient das Krankenhaus. Hier war es wieder noch ein bisschen anders gewesen. Hier hat die Frau Hiedel sich geweigert, die Pflegestufe 2, obwohl sich selbst schon die AOK gewundert hatte, dass nicht die Pflegestufe 2 zumindest beantragt wird. Hier hat sie wieder im Hintergrund das Haus gehabt, wo sie ran wollte. Sie wollte so wenig wie möglich, also sie wollte, je mehr mein Schwager belastet wird finanziell, hat sie gehofft, dass er dann an das Haus kommt. Mhm. Aber es ist so, dass in der Pflegestufe beispielsweise 5 mehr verdient wird als in der Pflegestufe 4. Ja, sie hat ja sogar die Pflegestufe 1 gehabt, nur bis zuletzt. Mhm. Obwohl sie einen schwerst beschädigten Ausweis hatte, und also 100%, und obwohl sie überhöhte Betreuungskosten, also hier Pflegekosten, die 200 Euro extra noch bekam. Aber die Pflegestufe 1 ist sie weiterhin. Nein, ich gebe nicht die Pflegestufe, den Antrag ab für die Pflegestufe 2. Ja, es gibt aber Kreise, die an der größeren Pflegestufe verdienen wollen. Ja, ja, natürlich. Für die ist sowas wünschenswert, dass auch natürlich solche Chemikalien verbreitet werden. Und die Hersteller wollen ja auch nicht, dass es den Menschen gut geht. Denn wenn in Krankenhäusern oder in den Psychiatrien die Menschen gesund herumlaufen, dann braucht man ihnen die Sachen nicht geben. Man muss ja die sogenannten Nebenwirkungen sind ja häufig gar nicht Nebenwirkungen, es sind ja Hauptwirkungen. Und das, was man verspricht, ist die Nebenwirkung. Man braucht es bloß umdrehen. Man braucht bloß den Zweck und die Wirkung umdrehen, dann versteht man das Ganze auch wieder. Ja, natürlich, mehr. Es wird natürlich, ja, also. Ja. Denn dadurch verdient man ja, man schafft sich die kranken Menschen und verdient dann wieder daran. Ähnlich wie der Umstand, aufgrund dessen dann die Firma Eli Lilly and Company dieses Milliardengeld, war es wohl, zahlen musste. Eine Rekordsumme. Also, und trotzdem ist ihr Verdienst so groß, dass sie das noch in Kauf nehmen, ne? Habe ich mal gelesen. Es ist sowas Ähnliches wie eine Lawine, wo ein Schneeball nicht mehr Selbstbestimmung über sich hat. Hm. Da muss man einfach mitmachen. Verstehen Sie? Ist das nicht alles furchtbar, wie die Entwicklung ist? Ja, das geht wieder in einen Bereich von vorvorgestern. Hm. Da hatten ja auch, also im Dritten Reich war ja die gesamte Elite der Ärzteschaft in diese Morde verwickelt. Habe ich kürzlich erst eingescannt, hier aus einer der Zeitschriften. Die gesamte Elite war drin. Die gesamte. Hier, ich habe sie gerade hier liegen. Ich lese ihn mal kurz vor. Die ganze Elite war dabei. Der Autor Ernst Klee beschreibt in seinem Buch die Verbrechen deutscher Mediziner und Wissenschaftler im NS-Staat. Die ganze Elite war dabei. Fassungslos. Das ist eine, ja, es ist für die Herrschaften eben der große Gewinn. Und, ja, und man fühlt ja nicht mit, man ist es ja gewohnt zu sehen, wie die Menschen sterben. Als Arzt ist man es gewohnt, die Menschen sterben zu sehen, und man gewöhnt sich irgendwann daran. Und für die Ärzte ist das auch nicht mehr so schlimm, die verdienen ja gut. Ich sage mir auch, die sind da allesamt gekauft worden. Also zumindest die zwei Ärzte. Ja, viele sind ja auch beteiligt am Umsatz oder irgendwie sind sie, ich weiß nicht, am Gewinn lassen sie sich irgendwie noch beteiligen an diesen Arzneimittelfirmen. Da gibt es auch Berichte drüber. Ich mache darüber ja große Webseiten demnächst. Ich werde alle diese Dinge nochmal ganz groß aufarbeiten und vergleichen, was aus der Psychiatrie geworden ist. In den Anfängen und bis heute. Was dazwischen gewesen ist, eigentlich ist es nur eine Geschichte des Quälens. Aber er hat mit Gesundheit gar nichts zu tun. Psychiatrie heißt ja eigentlich aus der ursprünglichen Idee, dass man den Menschen foltert, um ihm den Teufel auszutreiben. Und das soll angeblich in den letzten Jahren, seit der letzten Hexenverbrennung, irgendwie abgeschafft worden sein. Davon sehe ich nichts. Denn die Psychiatrie hat ja früher eigentlich fast nur gefoltert. Es gab glühende Eisen, es gab Werkzeuge, Schaukeln, es gab Salben, die gebrannt haben. Und natürlich auch, dass derjenige nur stehen musste oder weder stehen noch sitzen konnte. Foltermethoden der verschiedensten Art. Und von dieser Jahrzehnte- oder jahrhundertelangen Folter meinte man jetzt irgendwie im Zeitalter der der Psychopharmaka das Ganze auf Gesundheit umstellen zu können. Davon sehe ich nichts. Ich sehe nicht, dass irgendwo der Zweck plötzlich ins Gegenteil verdreht worden ist. Früher hat man gefoltert und heute will man gesund machen. Das passt nicht zusammen. Das ist nie der Zweck der Psychiatrie gewesen. Nee, also hier mit dem, wie das hier mit meiner Schwester hier so verlaufen ist, na, erstmal hat sie ja von März 2009 bis, wann ist sie weggekommen, bis vom 29. August 2011 hat sie die AOK, die Pflegekasse, stark betrogen. Indem sie ja falsche Pflegeverträge abgeschlossen hatte, die Frau Hiedel, für Arbeiten, die am besten natürlich berechnet wurden, aber die niemals ausgeführt wurden. Mein Schwager hat die Wäsche gemacht, der Pflegedienst hat abkassiert. Mein Schwager wurde heimlich von Frau Hiedel, von der Betreuerin, als Pfleger eingesetzt für deine Frau. Die Pflegekosten sind alle zur Fidelitas abgesetzt worden und zu Frau Hiedel. Und damit ist eben da halt auch noch ein wirtschaftlicher Schaden entstanden und so weiter und so fort. Durch die Betreuerin? Alles durch die Betreuerin. Ja, das kann ich mir denken. Und ich sage mir, man fragt sich natürlich, warum macht das eine Betreuerin? Warum, oder ist sie jetzt so sicher, weil das Gericht mitmacht und so weiter, dass sie all das machen kann? Ich denke, dass sie alle beteiligt sind. Ich kenne größere Fälle als das. Da hat ein Rechtsanwalt gefälschte Akten an das Betreuungsgericht gegeben, hat auf diese Weise mindestens, schätze ich mal, 1 Million beiseite geschafft von den Leuten, die er betreuen sollte. Und nachweisen konnte man ihm ungefähr 800.000, hat er beiseite geschafft. Dann hat man das ganze Verfahren so vorgespielt, als ob er irgendwie auf den Boden der Gesetzlichkeit zurückgefunden hätte. Er kam wohl nur für ganz kurze Zeit ins Gefängnis und heute kümmert er sich wieder um die Bordelle, die er nebenbei betreibt. Als ehemaliger Rechtsanwalt. Können Sie nachlesen, der Mann heißt Olaf Ortkrass. Ortkrass mit SZ oder mit SS, Rechtsanwalt in Gütersloh. Ich habe eine ganz große Datei, die finden Sie auf kriminalstadt.de. Und zwar ist das eine PDF-Datei, die unten am Ende ist, wo die Bilder aufhören. Ach, das ist einfach nur Grautam. Das ist ja noch mehr wie Krimi. Also, nee, Herr Pohlmann, das ist einfach nur furchtbar. Aber ich werde mir, also die Gutachten werde ich raussuchen. Ja, genau. Auch dann wollten die haben, die Ärzte vom Vivantes, ja? Alles, oder? Was sie haben. Adressen, Namen. Ja. Also das Vivantes-Krankenhaus wäre ja dann schon... Ja, eine Sterbeurkunde. Ja. Gibt es ja meistens. Da steht dann drauf, hier, gestorben am, woran. Der Arzt Fotos, hat aufgeschrieben... Fotos per E-Mail, ja? Ja, das macht... Ach ja, und dann haben Sie vielleicht von ihr selbst noch ein schönes Foto, wie sie noch nicht gequält war. Ich weiß nicht, Familienfoto, irgendwas, dass man sehen kann, ja. Das ist sie. Gut, mit den Fotos, E-Mail. Wir können ja wieder telefonieren. Ich muss an der Stelle... Dann hören wir bald voneinander. Und ich bin immer fast täglich und jeden Abend erreichbar. Sie brauchen bloß anrufen, so etwa zwischen 18 Uhr und Mitternacht. Da bin ich meistens gut erreichbar. Und wann schlafen Sie, Herr Pohlmann? So ungefähr ab 2 Uhr. Oder ab 4 Uhr oder ab 5 Uhr. Und dann? Liege ich ungefähr bis 14 Uhr im Bett. Ach so. Es sei denn, wenn es früh klingelt. Ja. Aber... Normalerweise müsste für mich der Tag natürlich mehr als 24 Stunden haben. Das sage ich auch, aber von mir aus könnte er 48 Stunden haben. Ja. Naja. Wenn man sich gut ernährt, dann hat man mehr Leistung und dann wird man so schnell nicht müde. Ich mache nur immer den Fehler, ich trinke immer zu viel Kaffee und Kaffee macht bei mir nicht munter, sondern müde. So. Ja, gut, dann bis zum nächsten Mal, ja? Ich bedanke dann mich. Bedanke ich mich erstmal und dann werde ich das alles rausholen und dann checke ich Ihnen das rüber. Ja, sehr gut. Ja, danke, auf Wiederhören. Guten Abend noch. Gut, tschüss.